7. Januar 1918. Mein geliebter Beo ist gefallen. Ich habe das Gefühl, er schläft und wird erwachen und zu mir kommen, wenn ich ganz stark und ruhig bin. Der Kaplan schreibt, dass Beo und sein Kommandant auf der Treppe ihres Unterstandes standen, als eine Granate explodierte und sie beide auf der Stelle tötete. Ich möchte, dass du den Brief liest. Er ist so voll tragischer Güte und Anerkennung für meinen tapferen Sohn. Es hat keinen Zweck. Ich kann kein Mitgefühl haben. Diese Dinge machen mich einfach rasend. Ich möchte fluchen. Ich fluche wirklich. Umgebracht. Bloß weil es in der Welt ein paar so verfluchte Narren gibt. Und dann noch ein Kaplan, der nette Redensarten darüber macht. Ihm käme es nicht zu, nette Redensarten darüber zu machen, sondern laut zu rufen, das Blut deines Sohnes schreit von der Erde zum Himmel. Zur Hölle mit deinem Kaplan und seiner tragischen Güte. Die nächste Granate wird vielleicht ihn zerfetzen und irgendein anderer Kaplan wird seiner Mutter so einen netten Brief schreiben. Das tut einem gut, nicht wahr? Und ist so tröstlich. Es fehlt nur noch ein Brief des Königs, dann würde es mir fast so vorkommen, als wäre die Granate nur ein verkappter Segen gewesen. Zwecklos so fortzufahren, Stella. Warte eine Woche, dann werde ich wieder klug und besonnen sein und mich genauso nett ausdrücken wie der Kaplan. Oh, verdammt, verdammt, verdammt, verdammt! Und oh, du liebe, liebe, liebe, liebe, liebste!